Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Filmhaus Podcast. Mein Name ist David und neben mir sitzen Josh. Hi. Und der Michael. Guten Morgen. Wir drei haben uns mal zusammengesetzt und uns gedacht, wir reden ein bisschen über Filme, denn wir sind alle drei Filmfans, also zumindest mal zwei von uns. Josh, da bin ich mir nicht so sicher. Ich hasse Filme. Genau. Naja, auf jeden Fall werden wir ein bisschen über Filme quatschen. Das hier ist jetzt unser erster Podcast, also unsere erste Ausgabe. Deswegen verzeiht uns mögliche Fehler, vor allem Josh. Und ja, wir werden noch so ein bisschen ausprobieren, wie das mit der Soundqualität ist. Also wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das so, wie wir das jetzt machen, optimal ist wirklich. Aber mal gucken. Kann auch sein, dass spätere Podcasts eben anders aufgebaut werden als dieser hier. Heute geht es zum einen um unsere Lieblingsfilme, um uns mal so ein bisschen vorzustellen. Und außerdem werden wir dann zum Schluss nochmal über das labern, was wir als letztes geguckt haben. Und ja, würde sagen, wir fangen dann auch mal recht flott an, damit das hier nicht zu lange wird, weil wir wollen den ersten Podcast doch noch ein bisschen kürzer halten. Deswegen kann Josh jetzt mal anfangen mit seinen Guilty Pleasure. Es sind nicht alles Guilty Pleasure. Der erste Film, den ich vorstellen will, der eigentlich einer meiner Lieblingsfilme ist, ist Ed Wood von Regisseur Tim Burton und in der Hauptrolle als Edward D. Wood Jr. Johnny Depp. Ed Wood ist ein Film über... Ja, Ed Wood, den Regisseur aus den 30ern und 40er Jahren, glaube ich, der hat die schlechtesten Filme aller Zeiten gemacht, zum Beispiel Glen and Glender, oder, nee, Glen or Glender heißt der Film, oder, wie heißt der andere nochmal, Plan 9 from Outer Space, das sind so bekannte Kultfilme, die wirklich einfach nur richtig scheiße sind, und der Film, es ist also ein Biopic, es geht wirklich um Edward D. Wood Jr. und seine Filme, die er gemacht hat. Tim Burton hat super Szenen aus den Filmen nachgestellt und ja, es gab auch einen Oscar für den Film. Martin Landau als Bela Lugosi hat einen Oscar gewonnen. Und ja, also das ist mein erster Lieblingsfilm und ja, es ist einfach, es geht um die Liebe zum Film machen, um die Liebe zum Film und der Film ist richtig klasse. Also als du den Film gesehen hast, habe ich auf Letterboxd gesehen, dass du den gesehen hast und habe mir den daraufhin ein bisschen näher angeschaut. Und ein paar Reviews dazu gelesen, ein paar... Jetzt hätte besser mal den Film angeschaut. Ja? Jetzt hätte besser mal den Film angeschaut, anstatt den Film näher angeschaut. Nee, der Film... ist egal. Also jedenfalls, wo war ich jetzt? Achso, genau, ich habe mir den Film dann ein bisschen näher angeschaut und ein paar Zusammenfassungen gelesen. Und der Ed Wood scheint ja wirklich mit viel Hingabe bei dem Film dabei gewesen zu sein. Also der... obwohl er so schlechte Filme produziert hat und er auch wusste, dass seine Filme anscheinend richtig scheiße waren, hat er trotzdem noch mit sehr viel Elan, mit sehr viel Lust am Film diese Filme gemacht. Und ich frage mich manchmal, wie zum Beispiel jemand wie Michael Bay, den ich in die gleiche Kategorie einstufen würde, trotzdem noch mit so viel Spaß und so viel Motivation seine Filme machen will. Ja, für Ed Wood war jeder seiner Filme ein Meisterwerk und das Beste, was er je geschaffen hat. Er hat quasi jedes Mal neue Citizen Kane gedreht für sich selbst. Ja gut, für ihn war es Kunst, ne? Ja, das kommt auch alles sehr gut in den Filmen durch. Also er hat einfach so viel Hingabe und Liebe da reingesteckt. Da war ihm auch egal, was die anderen dazu sagen eigentlich. Er wollte einfach nur Filme machen und seine Geschichten erzählen. Gut, also wahrscheinlich werden jetzt schon viele in Schmerzen aufgeschrieben haben, weil ich Ed Wood mit Michael Bay verglichen habe. Aber für mich ist es ungefähr das Gleiche. Beide machen einfach richtig schlechte Filme. Nur der eine denkt zumindest noch, er macht Kunst und der andere, naja. Der macht Geld. Ich weiß nicht, was er sich denkt, wenn der seine Filme macht. Dass er Geld einfach, macht, ja. Wo war das nochmal? War das in dem, ich glaube, Epic Rap Battles of History von Michael Bay? Warum hast du das jetzt in Michael Bay-Diskussion aus? Ja, wir reden weiter über deinen Lieblingsfilm. Über Ed Wood, über meinen Lieblingsfilm. Gut, dann fange ich einfach mal, ich habe eine kleine Rangliste vorbereitet, fange ich mit Platz 3 an, ganz hinten. Und Platz 3 belegt bei mir The Good, The Bad and The Ugly. Ein Western, wirklich ein riesiges Da schließe Epos. Ich mich an. Ich glaube, also diesen Film kann man eigentlich nicht sonderlich gut mit Worten schreiben, man muss ihn einfach gesehen haben. Vor allen Dingen die letzte Szene oder eine der letzten Szenen, ich glaube, wir können jetzt hier einfach spoilern, weil der Film 40 Jahre alt ist oder sowas. Ja. Mindestens. Die letzte Szene, als The Ecstasy of Gold von Ennio Morricone läuft, als The Ugly, ich habe seinen Namen vergessen. Also das ist die Musik, The Ecstasy of Gold, ne? Das meinst du, das, ja, genau. Das Titellied, ja. Ecstasy of Gold, also das kennt vielleicht der ein oder andere, der Metallica mag, oder der ein oder andere Filmfan wird es wahrscheinlich auch kennen. Wahrscheinlich. Metallica hat das Lied immer als Intro zu seinen Auftritten verwendet. Zumindest in den letzten 5 Jahren, falls ihr mal Through the Never von Metallica gesehen habt, dann kommt es auf jeden Fall vor. Hört euch das Lied auf jeden Fall mal an, falls ihr Spotify habt oder YouTube oder irgendwas. Das Lied kann man sich irgendwas anhören, ja. Hört euch weiter das zum Lied Film. ja, und als ihn dann in der letzten Szene eben dieses The Ecstasy of Gold läuft und Eli Wallach dann über den Friedhof läuft, um das Grab zu finden, das ist einfach, ich hasse das Wort zu gebrauchen, aber es ist einfach Gänsehaut-Feeling. Es ist einfach ein Moment, in dem man diese ganze epische Geschichte, in dem die ihren Höhepunkt zuläuft, man will jetzt wissen, ist das Grab jetzt da oder wo ist das Grab und wird er es finden und schafft es Clint Eastwood noch, diesen das Grab zu erreichen, bevor Eli Wallach das Grab findet, weil Eli Wallach weiß am Schluss, welches Grab es ist. Und das war so die ganze Zeit die Story hinten dran. Sie wollen dieses Grab finden, weil darin ein riesengroßer Schatz liegen soll. Und Clint Eastwood und Eli Wallach sind so, ja, so ein bisschen gezwungenermaßen Partner und versuchen, den zu finden. Und sie versuchen sich trotzdem immer wieder gegenseitig auszustechen. Dazu kommt noch ein großartiger, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Lee Van Cleef. Lee Van Cleef. So, dazu kommt dann noch ein großartiger Lee Van Cleef als Antagonist. Aber man weiß nicht so wirklich, wer ist jetzt der Protagonist. Also Protagonist, klar, es klingt Eastwood, aber wer ist jetzt so wirklich der Antagonist? Ist es mehr Eli Wallach, weil er teilweise Clint Eastwood hilft, manchmal ihm aber auch einfach ein Bein stellt? Oder ist es Lee Van Cleef, der immer so als der Böse charakterisiert wird? Aber das ist, glaube ich, in allen von den 3-Dollar-Filmen, also ja, ein Teil dieser Trilogie von Für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr unter dem Zwei glorreiche Halunken, wie auf Deutsch heißt. Richtig schlechter Titel, um ehrlich zu sein. Das sind ja drei. Und in allen drei von diesen Filmen sind die Charaktere so ein bisschen ambivalent. Man ist sich nie wirklich sicher. Der Clint Eastwood ist nie wirklich der strahlende Held, der alles richtig macht, sondern er wird halt mal verarscht, dann verarscht er Leute. Und ich finde an diesem Film auch richtig, richtig gut gemacht, dass er mit quasi der gleichen Szene endet, wie er beginnt. Nämlich, dass Eli Wallach am Galgen hängt und Clint Eastwood ihn vom Galgen schießt. Stimmt, ja. Und das ist ja auch gerade so der Witz an dem Film. Der Film heißt The Good, The Bad and The Ugly. Also wirklich genau aufgeteilt, der Gute, der Böse und der Hässliche. Aber man kann eigentlich gar nicht so sagen, ist Clint Eastwoods Charakter jetzt wirklich der Gute? Weil er macht ja auch nicht gerade ehrenhaftes Zeug. Der tötet alle möglichen Leute sofort und trickst ja selber die Städte aus, um an Geld zu kommen. Also das Gute ist ja auch nur immer wieder vom Auge des Betrachters. Ja, es ist wieder relativ. Aber ich denke schon, dass die Zuordnung, dass Clint Eastwood der Gute ist, relativ eindeutig ist. Weil Clint Eastwood ist der, mit dem man mitfiebert. Ja, er ist man der will, Protagonist. Dass er am Schluss das Gold findet und dass er der ist, der am Schluss gewinnt. Sozusagen. Man will natürlich, dass Lee Van Cleef am Schluss verliert. Man will, dass Eli Wallach, egal was er macht, irgendwie am Schluss dann doch durchkommt. Auch wenn er in der Mitte ein bisschen Mist gebaut hat und wenn er Clint Eastwood 5-mal einen Stein in seinen Weg geworfen hat, will man trotzdem, dass ihm nichts Schlimmes passiert. Sondern dann ist diese Endszene einfach so befriedigend in dem Moment, wo Clint Eastwood ihn dann vom Galgen runterschießt. Man weiß, okay, er überlebt. Das ist aber auch jetzt ähnlich zu den Nightmare on Elm Street Filmen, da ist alle nicht gesehen. Ja, aber da ist aber man weiß ja ein bisschen was, der Böse ist Freddy Krüger, dieser Kerl, der Teenager in ihren Träumen tötet, und spätestens ab dem 3., 4. Film ist man da auch nicht für die Teenager, sondern man ist dafür, dass Freddy einfach viele Teenager tötet. Das ist lustig, das macht Spaß. Und der ist ja auch der, für den man mitfiebert, quasi. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Okay, also ich habe Nightmare on Elm Street immer so als eine Horrorfilmreihe angesehen. Ab der erste Film, ja, dann wird's Horror-Comedy. Achso, also, dann okay. Ist mehr so eine Art Slasher-Movie. Ja, ja, gehen wir weiter zu Davids Lieblingsfilm. Okay. Sorry, ja. Also mir ist es schwer gefallen, 3 Filme zu finden. Weil alle Filme, die Dave sieht, scheiße sind. Genau, ich hasse Filme. Also ich habe einen Lieblingsfilm definitiv, das fiel mir nicht so schwer. Aber dann irgendwie noch 2 andere auszusuchen, hab's letztendlich dann mal getan. Einer davon, das ist jetzt nicht wirklich ein Ranking, also das ist jetzt nicht mein drittliebster Film, wie das bei Michael jetzt der Fall ist, aber ein Film, den ich sehr liebe, ist ziemlich Beste Freunde mit Omar Sy und der andere heißt François Cluzet. In dem Film geht's darum, dass ein Mann, der nun ja nicht sonderlich viel Geld hat, keine Arbeit und so weiter und so fort, vom Arbeitsamt sozusagen losgeschickt wird, um sich einen Job zu suchen bei einem querschnittsgelähmten, ziemlich reichen Mann, der eben im Rollstuhl sitzt. Und eigentlich will er diesen Job gar nicht, geht da nur hin, weil er eben muss, will eigentlich auch nur seine Unterschrift haben unter diesem Papier und dann wieder nach Hause. Nur letztendlich will François jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, François Cluzet, der eben den Behinderten spielt, den Querschnittsgelähmten, will einfach mal jemand anders haben. Also niemanden, der wirklich darin ausgebildet ist und eben einfach nur ein Krankenpfleger ist, sondern einfach mal jemand anderen. Und deswegen stellt er genau diese Person ein, nämlich Omar Sy. Und der ist eben auch einfach ganz anders und ganz anders drauf überhaupt als François, der nämlich eben wirklich ein gehobenes Leben führt, ist nicht nur reich, sondern schaut sich eben auch stundenlang irgendwelche Gemälde an, auf denen eigentlich nicht wirklich was zu sehen ist. Und genau darüber macht sich Omar Sy unter anderem auch lustig. Und die beiden erleben eben einfach mal was zusammen und dadurch bringt Omar Sy, mal wieder ein bisschen Leben in das Leben von François Cluzet. Und der Film zeigt zum einen, dass Querschnittsgelähmte, oder was heißt Querschnittsgelähmte, dass auch Behinderte immer noch großen Spaß an ihrem Leben haben können und auch wollen, was in dem Film auch gezeigt wird. Und zum anderen ist es einfach ein wunderschöner Film. Zum einen ist er unglaublich witzig, zum anderen eben aber auch wirklich schön. Es ist eine wunderbare Geschichte über diese beiden Personen, die dann Gott sei Dank letztendlich auch ein gutes Ende findet. Das Ganze basiert ja auf einem Buch. Hast du das Buch gelesen? Nee, ich lese keine Bücher. Gut, war irgendwie klar. Aber meine Mutter hat das Buch gelesen, deswegen... Sorry, ich muss weiter nach vorne, weil ich mich gerne nach hinten lehne, dann hört man mich schlecht. Meine Mutter hat das Buch tatsächlich gelesen und die meinte, sie hatte nach einem Viertel oder nach einem Drittel oder so aufgehört, weil er tatsächlich dieses Weibergehabe von François Cluzet quasi im Film dann auf den Nerv ging. Weil sie sich die ganze Zeit nur über Frauen so als Objekte unterhalten. So, ich weiß nicht, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen... Es ist bei mir ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich erinnere mich, was Frauen betrifft, eigentlich nur noch daran, dass er, wenn er erregt wird, dass seine Ohren rot werden, dass das seine erogene Zone jetzt ist. Mehr weiß ich nicht mehr, was da mit Frauen zu tun hat in dem Film. Ja, der findet da unter anderem auch, oder was heißt findet seine Liebe, das kann man nicht sagen, aber der trifft sich auch mit einer... mit der längere Zeit quasi eine Brieffreundschaft führt und auch nur wegen Omar Sy treffen die sich dann auch wirklich. Ach, stimmt. Aber Frauengehabe so? Nee, aber also ich kann mich nicht erinnern, dass in dem, also das ist auch ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber das letzte Mal. Vielleicht wurde das auch einfach rausgelassen. Gar nicht dran erinnern. Wahrscheinlich haben sie das aus dem Film wirklich einfach rausgelassen, weil da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass der die irgendwie als Objekt ansieht oder so. Und eher im Gegenteil noch. Also der ist auch der sucht quasi auch oder will eine Frau haben oder eine Liebe in seinem Leben. Kann ich mich jetzt nicht sagen. Vielleicht meine Mutter einfach ein bisschen zu emanzipiert in die Richtung. Ich weiß. Und vielleicht hat sie auch ein anderes Buch gelesen. Das Buch basiert doch aber auf dem wahren Leben, oder? Das ist doch eine Das kann durchaus sein. Ich habe mich ehrlich gesagt mit den Hintergründen des Films nicht beschäftigt. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Aber ja, der Film ist auf jeden Fall, ich fand den auch echt gut. Es ist schön anzusehen. Der ist vor allem auch mega witzig. Ja, das stimmt echt. Der ist, kann man nur empfehlen, den Film. Ja, also das ist wirklich ein Film, wo ich mal gelacht habe und nicht nur geschmunzelt. So, und das ist ein perfekter Übergang. Der Film, bei dem ich auch gelacht habe und nicht nur geschmunzelt, den ich sehr gut fand, ist einfach Charlie und die Schokoladenfabrik. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht den Tim Burton-Film, den jeder hasst, sondern ich meine... den zu Recht jeder hasst. Sondern ich... Ich fand den eigentlich ganz okay. Nee. Also, das ist kein super toller Film, aber das Problem ist vor allem, dass den viele hassen, weil sie ihn mit dem Original, das ich auf der Liste habe, vergleichen. Ich nicht. Weil das Original Willy Wonka and the Chocolate Factory aus den 70ern, ich glaube 71, Regie Mel Stewart, den kenne ich jetzt gar nicht genau, was der sonst noch gemacht hat, aber als in der Hauptrolle als Willy Wonka ist Gene Wilder und Gene Wilder ist einfach ein Genie, der ist so gut. Und in dem Film geht's halt drum, da ist so ein armer Junge, dessen Name weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, ist auch nicht so wichtig. Also der Junge heißt Charlie im Film natürlich. Und der ist richtig arm, lebt mit ganz viel alten Leuten in einem Haus. Und dann gewinnt er ein goldenes Ticket, mit dem er in die Schokoladenfabrik von Willy Wonka darf. Und da sind mehrere Kinder dabei und dann eins nach dem anderen stirbt dann. Oder man weiß nicht, was damit passiert, aber eins fällt in die... Verbrennungsanlage, die schlechte Eier verbrennt. Eins wird aufgebläht. Einer ertrinkt im Sumpf, im Schokoladenfluss. Also es ist alles sehr Es wird nie gesagt, dass jemand stirbt, aber es wird angespielt. Das ist alles schon sehr skurril. Ja, der Film ist komplett abgedreht. Es ist auch, ich weiß nicht, es gibt ja bei, wie heißt es nochmal, Wizard of Oz, Zauberer von Oz, gibt ja diese Munchkins, diese kleinen, falls ihr den habt ihr auch mitgesehen. Nee. Gut, also die so kleine, und die gibt's halt auch bei Charlie und die Schokoladenfabrik, diese kleinen Helfer, die dann immer in Lieder ausbrechen und irgendwas anfangen zu singen. Genau, Oompa Loompas, genau. Ja. Die dann anfangen, Lieder zu singen. Und der Film ist einfach richtig lustig. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen kann. Also was ist bei dem Film jetzt viel besser als beim Tim Burton-Film? Weil ich habe jetzt nur den Tim Burton-Film gesehen. Und wie gesagt, ich fand den jetzt nicht katastrophal schlecht. Der war okay. Gerade so um Weihnachten rum, so eine nette Familienkomödie, irgendwie, die man auch mal mit Kindern zusammen Ja, also kann. Scheiße finde ich ihn auch nicht. Aber auch nicht gut. Deswegen habe ich den... Alten, aber warum ist der Alte denn viel besser? Ich muss sagen, ich selbst weiß das auch nicht genau. Ich habe den Neuen gesehen viel früher als den Alten und ist auch schon ewig her, dass ich den Neuen gesehen habe. Aber was viele sagen, ist einfach, dass Johnny Depp den Charakter richtig schlecht gespielt hat. Ich muss jetzt noch zugeben, das letzte Mal, dass ich was mit dem neuen Film zu tun hatte, war dann, als ich eine Parodie geguckt habe. Das war irgendwie so... Fantastic Movie oder so, also eine von diesen richtig schlechten Parodien, aber da wird dieser Willy Wonka von Johnny Depp dargestellt wie ein Pädophiler, der die Kinder wirklich töten will und in Schokolade verarbeitet. Und deshalb habe ich da jetzt so ein bisschen... Das sind diese Leute, die auch Epic Movie und... Genau, ja, das... Jason Schwartzman, Aaron Seltzer oder so irgendwas. Genau. Ah, ja, gut, okay. Also auf jeden Fall... Schaut euch die Filme am besten nicht an, die sind wirklich grottig. Die sind richtig schlecht, die sind schon fast auf dem Weg, wo ich sie schon wieder mag, so schlecht sind die. dazu kommen wir gleich. Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, viele ist einfach, es gibt ja ganz viele, die dann sagen, das ist mein 70er Jahre, das ist für viele Filmkritiker ein Film aus der Kindheit. Oder aus der frühen Kindheit und der wurde dann remaked. Ich hasse Filmkritiker. Von Tim Burton und Johnny Depp. Und ich glaube, das ist für viele einfach das Problem, dass er mit wenig Liebe nochmal gemacht wurde. Also es ist so ein ähnliches Phänomen wie bei Star Wars wahrscheinlich. In Star Wars 4, 5, 6. Ja, aber bei Star Wars ist das Problem, dass die Geschichte, du siehst, du hast diesen Helden, Darth Vader aus deiner Kindheit als Bösewicht und dann freust du dich mega auf die neuen Filme, weil die alte Trilogie so geil ist und dann kommt dieses kleine Kind. Ich meine, zum einen mega blöd, zum anderen will das ja auch gar keiner. Wer will denn? Willst du die wissen, wie der Imperator als Kind war? Nee, das ist voll scheiße, das will doch gar kein, das interessiert ja keinen. Und ja, gut, das also ist ich das glaub, große man muss Problem. Und dann kommt auch noch Jar Jar Binks. Star Wars 1 und Star Wars 2 objektiv einfach Mist sind. Weil wen interessiert denn bitte eine Handelsblockade, die dann den Krieg auslöst, die dann die Teilung auslöst in Imperium und Rebellion? Also das ist einfach Quatsch, sorry, aber gut. Egal. Aber ich würde sagen, über Star Wars unterhalten wir uns wahrscheinlich nächste Woche. Genau. Wenn der neue Film rauskommt. Willy Wonka, den alten kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der ist richtig liebevoll und auch ein bisschen gruselig, muss ich echt sagen. Vor allem Gene Wilder ist der Beste. Gut, gehen wir weiter zu deinem... Gruselig ist lustig, weil es von Josh kommt, weil er eigentlich Milliarden von Horrorfilmen geschaut hat. Ja. Und dann sagt, dass Charlie und die Schokoladenfabrik gruselig ist. Ich wette, es gibt genug Leute, die mir da zustimmen. So. Er hätte aber auch bei, was war das für ein Film, fast gekotzt. The Voices. Ja, aber gut, das ist noch was anderes. Ja, okay. Gehen wir weiter zu Michaels zweitem Lieblingsfilm. Ich kann auf meiner Liste nachschauen und da steht drauf, Der Pate. Nee, da steht der Gottvater. Kenne ich nicht. Kannst nicht mal lesen. Ja. Verdummt. So, der Pate von Francis Ford Coppola von 1972. Oder habe ich jetzt verlesen? Nein, 1972. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar gab es irgendwann mal als Hausaufgabe bei Kino Plus, das vielleicht der ein oder andere kennt, die Aufgabe, sich Goodfellas anzuschauen. Also habe ich mir Goodfellas auf Blu-ray bestellt und dann geschaut. Und es ist wirklich ein toller Film. Ein grandioser Film. Nee, ein toller Film. Nein, pass auf, jetzt kommt's. Es ist wirklich ein guter Film, der aber viel zu lang geht und bei dem ich mich mit dem Protagonist überhaupt nicht identifizieren kann. Und dann, es ist aber als Mafia-Epos natürlich ein richtig, richtig guter Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, falls man irgendwie so auf Gangster- oder Mafia-Filme steht. Nur, ja, mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Identifikation mit den Figuren. Keine Frage, Joe Pesci ist klasse. Aber und jetzt Robert De Niro ist klasse. Und Robert De Niro ist klasse. Aber du kannst dich mit dem Paten identifizieren? Ja, da bin ich nee, jetzt auch. Vor allem Godfellas. Michael Corleone. Okay. Und Godfellas ist so lang. Und ja, das stimmt. Der Pate ist ja echt ein kurzer Film. Aber der Unterschied ist ein bisschen. So, pass auf, jetzt kommt's. Nachdem ich dann Goodfellas gesehen habe und war halt ein bisschen enttäuscht, weil ich das mega Epos der Hölle erwartet habe. Ja, und es war einfach nur fast ein kleines Epos, habe ich dann eine Woche später Der Pate gesehen und das war einfach nach Goodfellas die Offenbarung. Also viele werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, weil ich Goodfellas nicht so gut fand wie alle anderen. Aber Der Pate im Vergleich zu Goodfellas ist ungefähr Pate so, ist als würde man den Hobbit mit Herr der Ringe vergleichen. So ungefähr. Es ist einfach eine viel, viel, viel größere Geschichte, die viel umfassender ist, die erstens viel sympathischere Charaktere hat, fand ich, die eine viel, viel größere Tragweite hat. Also ich hatte bei Ray Liotta in Goodfellas immer so das Gefühl, das ist halt so eine kleine Mafia- Familienbande irgendwie, die sich immer da bei dem Bäcker oder was war's, ne, beim Metzger oder so gegenüber treffen und dort ihre kleinen Geschäfte machen. Und es ist alles sehr cool, aber bei dem Paten, es fängt mit dieser Hochzeit an, bei der dann der Pate die ganzen Gäste empfängt und dann teilweise Bitten empfängt, Bitten ausschlägt, dann Gegenleistung verlangt. Und direkt schon in dieser Anfangsszene merkt man, okay, mit den Leuten hier ist nicht zu spaßen. Das stimmt. So, und das zieht sich durch den ganzen Film durch. Bis, gut, ich werde wieder spoilern, weil der Film ist 43 Jahre alt. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch echt schämen. Dann zu dem Zeitpunkt, als Don Corleone tatsächlich stirbt und es wird klar, okay, Michael Corleone wird jetzt den ganzen Laden übernehmen, in Anführungszeichen, weil Sonny auch tot ist und er dann diesen Racheplan dann komplett durchzieht, indem er die anderen Familienoberhäupter der anderen Mafia-Familien töten lässt. Und dann noch diese letzte Szene oder eine der letzten Szenen, wo dann Diane Keaton. Ja. Diane Keaton mit Al Pacino in dem Zimmer steht und sie ihn dann fragt, okay, warst du es tatsächlich oder warst du es nicht? Und er dann diesen Schachzug macht mit, dass er komplett ausrastet und er sie quasi anschreit, sie soll ihn nie fragen, was er geschäftlich gemacht hat. Und er dann so gibt so eine Pause von einer Minute oder zwei und dann erlaubt er ihr tatsächlich eine Frage zu stellen. Und natürlich lügt er sie an, natürlich hat er sie alle getötet. Und er sagt ihr natürlich trotzdem, dass er sie nicht getötet hat. Aber durch diesen genialen Schachzug, das ist einfach, es ist in 3 Minuten ein Kammerspiel, um ehrlich zu sein. Und das ist halt nur 3 Minuten von dem Film und er geht über 3 Stunden oder geht knapp 3 Stunden oder sowas um den Dreh. Und er ist halt konstant so gut. Deswegen, also Der Pate muss man einfach gesehen haben. Es tut mir leid, es führt keinen Weg darum rum, Der Pate zu schauen. So, das jetzt genug stimmt über den Paten wirklich geredet. Na, wir können noch kurz über den Paten gemeinsam reden. Also, ich muss sagen, mir war der Pate, ich fand Goodfellas von der Anschaubarkeit irgendwie einfacher als den Paten. Also, ich habe beim Paten wirklich Pausen gemacht zwischen dem Film, weil ich habe es nicht geschafft, den am Stück durchzugucken. Und da ging Goodfellas doch schon ein bisschen besser, weil ich glaube, es ist einfach, weil Goodfellas einfach nochmal schon ein bisschen sich schneller voran bewegt, während beim Paten alles immer so ein bisschen langsamer abgeht. Ich habe ja gehört, der Pate 2 ist noch besser, aber den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, der Pate 2 ist nicht noch besser als der erste, ist einfach nur die beste Fortsetzung zum Film, die es je gab. Okay, so kann es auch sein. Ja, ich fand den zweiten aber sogar besser, würde ich sagen. Ja. Okay. Also IMDb sieht das ja anders. Da hat der erste... Aber IMDb... Ich glaube, der ja, erste klar, ist auf aber Platz ich mein, so, 2 und der zweite ist auf Platz 3, der Top ja, genau. 250 also ich, oder sowas. Weil, was heißt IMDb? Aber allgemein wird der erste doch als der bessere empfunden, sag ich mal. Hm. So allgemein. Aber ich fand den zweiten, muss ich ehrlich sagen, noch besser. Ich fand besser das, gefallen. Ich fand bei dem ersten Film aber auch nicht viel. Diese Struktur von dem ganzen Mafia-Imperium, ist ja einfach ein Imperium, muss man so sagen, so genau analysiert sie, hat eben sieht, okay, da gibt's diesen Anwalt, wie Hans oder Klaus oder so irgendwas, der Don dann immer irgendwo hinschickt, wenn er irgendwas haben will, dann die Pferdekopfszene, wie genial die ist echt geil. Ja. Ich wusste genau, dass eine Pferdekopfszene in dem Film drin vorkommt. Und als sie kam, habe ich trotzdem nicht damit gerechnet, dass das jetzt die Pferdekopfszene ist. Die ist einfach so gut und so passend eingebaut. Ja. Und ich hatte das genau umgekehrt rum empfunden als du jetzt, weil du gesagt hast, dass du Goodfellas leichter anzuschauen fandest, ja, als der Pate. Ich fand das genau umgekehrt rum. Ich habe Goodfellas mittendrin mal pausiert. Vielleicht fand ich ihn deswegen auch nicht so gut, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mittendrin pausieren müssen, weil er sich einfach so gezogen hat, weil irgendwelche irrelevanten Ereignisse passiert sind, die mich jetzt nicht besonders interessiert haben. Und der Pate habe ich tatsächlich 3 Stunden gebannt verfolgt. Also ich habe weder, was mir normalerweise recht häufig passiert, mal rausgetappt oder so mal E-Mails geguckt oder mal kurz aufs Handy geguckt, sondern ich habe 3 Stunden lang einfach diesen Film genossen, dieses Epos einfach in mich aufgesogen, weil das Ganze ist ja quasi in 3 Episoden untertitelt. Also es gibt ja die Anfangsepisode, dann zieht Michael nach Italien, weil er irgendwen getötet hat. Und dann anschließend kommt er wieder zurück und übernimmt das Ganze dann. Und die 3 Episoden, also diese Unterteilung hat es für mich so spannend gemacht, weil ich glaube, die erste ist relativ lang, mit so 1,5 Stunden, dann die Italien-Episode ist recht kurz, so 1/2 Stunde und dann nochmal der Schluss mit 1 Stunde ungefähr. Und diese Episodenhandlung macht es halt eben doch spannend. Also der Film kommt einem zwar vor wie 3 Stunden, aber ich war nicht eine Sekunde gelangweilt. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich war, glaube ich, schon gelangweilt zwischendurch, aber ich weiß nicht. So, ich würde sagen, wird Zeit für den nächsten Film. Ich finde es auch bald einen Pferdekopf unter deinem... So, gut. Ja. Also machen wir weiter. Ein weiterer Film, den ich super finde, ist Inglourious Basterds von einem relativ unbekannten Regisseur. Ja, so ein kleiner, ich weiß den Namen gar nicht. Ist so ein Indie-Film, ne? Ja, genau. Ist sogar ein Indie-Film. Ist ein Kurzfilm. Nee, also Inglourious Basterds von Quentin Tarantino mit Brad Pitt und ja, jede Menge anderen, unter anderem Christoph Waltz. Ich dachte, wolltest du jetzt Til Schweiger sagen. Grandios. Nee, der Zapp aus der Sat.1, der Comedian. Der ist auch dabei, der sitzt einmal unten in der Kneipe. Ja, und, genau. Ja, also Christoph Waltz als Hans Lander. Und Eli Roth als Bärenjude. Ja, also Bärenjude. Der grandiose. Aber ich muss sagen, der Film hat einen der besten Anfänge aller Zeiten, meiner Meinung nach, mit dieser, wie Christoph Waltz da in das Haus geht und dann eben die Juden jagt als Judenjäger und diese Unterhaltung mit diesem Franzosen. Ja. War ein Franzose. Mit diesem Franzosen und die ganze Szene grandios, natürlich durch Christoph Waltz und seine Art zu sprechen. Aber allgemein, der ganze Film einfach nur super geil. Ich sehe gerade auf IMDb hat der gerade mal 8,3. Hätte ich irgendwie gedacht, dass es mehr ist. Aber ist auch egal. Nur 8,3. Ja, ist schon schlecht. Auf Platz 100 auf IMDb, genau. Naja, ist auch egal. Also in dem Film geht's darum, dass Brad Pitt zusammen mit den Inglourious Basterds ein paar, jetzt wollte ich schon sagen, die Juden jagt. Ja, ein paar Nazis jagt und denen ein paar Nazi-Scalps sammelt. Und gleichzeitig wird eben auch die Geschichte von Hans Lander quasi so ein bisschen erzählt, wie er Juden jagt. Also der kommt auch immer wieder drin vor und Adolf kommt natürlich auch vor. Und noch die Nebengeschichte, noch die dritte große Geschichte ist ja mit der Französin. Der Frau, genau, die Französin, die eben abhaut, die Jüdin, die am Anfang nicht erwischt wird von Hans Lander, obwohl er aus 500 Kilometern noch mit der Pistole schießt. Ach nee, er schießt nicht, weil er genau weiß, dass er nicht trifft. Ja. Deswegen ist die Szene ja auch so geil. Ja. Weil am Schluss da steht, zielt, dann, nee, ich triff's eh nicht. Genau. Und in dem Film geht's eben dann darum, dass die Inglourious Basterds Nazis jagen und letztendlich natürlich auch versuchen, Hitler ein bisschen so zu töten, ermorden, zu machen. Genau. Tot zu machen. Wusstet ihr, dass der Bärenjude eigentlich gecastet war, Adam Sandler? Ja. Tarantino wollte eigentlich Adam Sandler in der Rolle und hat's dann aber Eli Roth gegeben, weil Eli Roth ist es, ne? Tim Roth ist der andere. Der spielt auch in vielen Tarantino-Filmen. Honey Bunny ist seine Freundin aus Pulp Fiction. Egal. Ja, ist ja auf jeden Fall Eli Roth, Auf jeden Fall, Eli Roth ist ja ein guter Freund von Quentin Tarantino. Ja. Die arbeiten ja öfter mal zusammen, deshalb hat der dann die Rolle bekommen. Aber eigentlich war Gott da Adam Sandler geplant. Stellt euch das mal vor. Tarantino hat es aber geschafft. Ja, aber das wäre schon komisch. Der kommt ja einmal mit dem Baseballschläger aus dieser Höhle ist es ja nicht, aber aus diesem Ding da raus. Und dann sagen sie doch sogar noch, jetzt kommt der Bärenjude. Und jetzt stell dir mal vor, dann kommt Adam Sandler mit einem Baseballschläger. Der ist wahrscheinlich 1,50 Meter groß oder so. Und dann mit der deutschen Synchro, mit dieser blöden Stimme, Okay, das hätte wahrscheinlich eher nicht funktioniert. Oh, wobei es wahrscheinlich Adam Sandlers Karriere ein bisschen behilflich gewesen wäre. Das kann weil sein. Weil er nicht die ganze Zeit seine so komischen... Aber ganz kurz zur deutschen Synchro muss ich mal gerade was sagen. Das, machen muss. Das fand ich bei dem Film noch... Also ich hasse ja, das wissen die Zuhörer, und ich hasse ja Synchros. Ich gucke alles im O-Ton, wenn möglich. Und wo es mich noch mehr stört als bei allem anderen, ist bei Inglourious Basterds, weil da ist ja der Film eigentlich gerade so gemacht, alle Deutschen sprechen Deutsch, alle Englischen sprechen Englisch, alle Franzosen sprechen Französisch und zwischendurch spricht Hans Landa auch noch Italienisch. Also da sind ja diese, dass die so viele Sprachen sprechen, während im Deutschen wurde ja alles Englische auch auf Deutsch synchronisiert, sodass wieder was verloren geht in dem Fall. Und also alles Deutsche bleibt Deutsch, alles Englische wird Deutsch und alles Französische bleibt Französisch. Ich fand das eine schlechte Entscheidung. Ja, aber das kann man ja nicht ändern. Also es ist ja allgemein ein Problem, dass Filme haben, in denen Deutsch gesprochen wird, dass dann eben in der deutschen Synchro das Englische und das Deutsche Deutsch ist. Ja, das, oder manchmal wird das Deutsche dann zu Holländisch oder irgendwas anderem. Wisst ihr, wo ich mir das richtig schwer vorstelle, jetzt mal so im Nachhinein? Wie ist es zum Beispiel bei dem Film Victoria? Wurde der jetzt für die USA oder für England auf Englisch übersetzt? Nee, der ist ja größtenteils Englisch und außerdem, das ist ein deutsches Ding. Ja, der Film ist aber so interessant dadurch, dass ja die ganzen Charaktere, wenn sie eben nicht gerade mit Victoria sprechen, eben untereinander Deutsch sprechen. Dann gibt's Untertitel, weil das ist so ein Problem, das macht vor allem Deutschland und so ein paar andere europäische Länder mit dem Synchronisieren. Größtenteils in Amerika und vor allem in Großbritannien. Die gucken alles mit Untertiteln, wenn da ein Fremdsprachiges ist. Das ist wirklich so eine Sache, das macht vor allem Deutschland. Noch schlimmer ist es dann in Polen, da wird's einfach, da gibt's einen Erzähler, der alles übersetzt. Was? Also ich weiß nicht, ob es in Polen ist, aber in irgendeinem Land wird das so gemacht. Wird einfach, irgendein Land, sagen wir mal Polen. Nee, ich glaube, es ist Polen, irgend so ein, könnte auch Russland ist zu groß, da glaube ich nicht. Auf jeden Fall, da wird wirklich einfach nur ein Erzähler, der alles übersetzt. Das stelle ich mir fürchterlich vor. Also ich weiß zum Beispiel in Holland und den ganzen skandinavischen Ländern ist einfach üblich, die Filme sind auf Englisch mit Untertiteln. Genau, also O-Ton mit Untertiteln. Auch die ganzen Programme, die im Fernsehen laufen. Deswegen können die alle relativ gut Englisch, weil die schon als Kinder eben diese englischen Fernsehsendungen und so weiter sehen. Ja. Dann mit Untertiteln. Dann wissen sie halt, was gesprochen wird und lernen dadurch irgendwie passiv Englisch. Ja, genau, klar. Gut. Ja. Gibt's noch was zu Inglourious Basterds zu sagen? Ich habe jetzt so ein bisschen das Gespräch abgeleitet. Richtig geiler Film. Ich habe irgendwie auch gerade das Buch, das ist schon wieder so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ja, muss man mal wieder gucken, ne? Ist das dein Lieblings-Tarantino-Film? Ja, ne? Ja, also ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen am Schwanken zwischen Django und Inglourious Basterds. Aber von den beiden auf jeden Fall. Also ich fand ihn auch besser als Pulp Fiction. Muss ich sagen. Und auch besser als Reservoir Dogs. Ich finde Reservoir Dogs auch besser als Pulp Fiction. Und ich wäre dann am Schwanken zwischen Reservoir Dogs und Inglourious Basterds, weil das sind wirklich die Meisterwerke. Also ich glaube echt, Inglourious Basterds ist... Nicht der aus Grindhouse. Den habe ich noch nicht gesehen. Der fehlt mir noch. Also das ist irgendwie... Death Proof, ja. Das ist irgendwie... Da passiert nicht so wirklich viel. Ja, das ist halt Grindhouse. Aber ich fand den trotzdem... Ja, aber ist ja egal. Aber ich fand den eigentlich trotzdem noch ansehnlich, also nicht so scheiße, aber ist auch egal. Ist das der mit der Tusse, die eine MG als Bein hat? Nee, oder? Das ist Planet Terror, das ist Rodriguez. Ja. Okay, gut. Hast du Guillermo del Toro gesagt. Gut, machen wir weiter mit das Gleiche. Meinem letzten Lieblingsfilm und das ist ein Film, da macht ihr euch auch regelmäßig drüber lustig, dass der zu meinen Lieblingsfilmen zählt. Braindead. Auch bekannt als Dead Alive, von einem von Michaels Lieblingsregisseuren aller Zeiten, nämlich von Peter Jackson. Das ist einer der... Jetzt hast du ja seinen Lieblingsfilm gespoilert, mein Lieblingsregisseur. Jetzt hast du ja seinen Lieblingsfilm gespoilert. Nee. Doch. Welcher denn? Ist es... Der Hobbit 3, Mann. Stimmt, ja. Mann. Also Braindead, es ist... Der letzte Schrott. Es ist wirklich. Es passiert nur Scheiße. Es ergibt sogar noch zwei coole Szenen. Es gibt Zombies, die ein Baby machen. Das ist eine der coolen Szenen. Es gibt eine Kampfszene, in der ein Pfarrer gegen Zombies und gegen Punks gleichzeitig kämpft und dann am Ende aufgespießt wird und trotzdem zum Zombie wird und dann halt mit einer Zombie-Krankenschwester Liebe macht. Und die ein Zombie-Baby gebären. Und also der Film ist einfach nur komplett durchgedreht. Peter Jackson hat sich als Ziel gesetzt, den blutigsten Film aller Zeiten zu machen. Und da es zum Schluss eine Szene gibt, in der der Hauptcharakter mit einem Rasenmäher durch eine Horde Zombies läuft, hat er das auch geschafft. Also war der Film nicht ewig lang hier indiziert? Ja, ja, genau, der ist immer noch. Den immer darf man hier... Ich hab den, aber eigentlich ist der indiziert. Nein, da ist jetzt gleich zwei Polizei. Und, ja, genau. Und was hat sich da geklingelt? Was für mich einfach das... für mich geht's bei den Filmen nicht nur drum, dass die Filme an sich gut sind, sondern für mich ist das auch immer viel noch mit Emotionen und der Verbindung, die ich dazu habe. Und ich finde einfach, das ist ein Film, den hat Peter Jackson Peter Jackson ist allgemein ein Regisseur, der macht Filme, bis auf die neuen Hobbit-Filme, weil er die Filme liebt, weil er die Story liebt, weil er Filme machen liebt. Das ist nicht wie Michael Bay, der Geld liebt und deshalb Filme macht. Der Geld liebt. Sondern nein, Peter Jackson will einfach Transformers machen. Peter Jackson liebt einfach Filme und Filme machen, und der ist ein größerer Filmnerd als wir drei zusammen. Und genau wie Quentin Tarantino, das sind so alles riesige Filmnerds, die dann angefangen haben, Filme zu machen. Ich habe jetzt auch die zwei Filme, die Peter Jackson vorher gemacht hat, gesehen, nämlich Meet the Feebles und Bad Taste. Und ja, die habe ich auch gesehen. Die Filme sind alle einfach nur Schrott und richtig, richtig... Aber Bad Taste fand ich witzig. Ja, witzig. Ich fand den Braindead auch Trash, witzig. Es ist ja genau. Es ist einfach Trash und Horror, aber ich liebe es. Und dann kommt noch dazu eine emotionale Verbindung, die ich dazu habe, weil das der erste indizierte Film war, den ich mir gekauft habe. Und allgemein einer der frühesten Filme, die ich mir gekauft habe. Und ja, ich liebe den Film einfach. Also der ist der letzte Schrott, aber ich könnte den jeden Tag gucken. Und ich musste den auch im Internet mit 5 Sternen, auf Letterboxd mit 5 Sternen bewerten von 5. Ich konnte gar nicht anders, weil ich liebe den Film einfach. Das kann man gar nicht wirklich erklären. Es ist einfach... Also um Brain Dead so zu lieben, muss man halt auch tatsächlich ein bisschen Brain Dead sein. Ja, ein bisschen. Nein, also es ist Spaß. Es ist natürlich einfach, ist ein Trash-Film. Also was erwartet man einfach? Ja, und wenn man mit keiner Erwartung reingeht, ist der Film richtig Hammer. Oder richtig scheiße. Weil wenn man schon erwartet, dass es halt ein super blutiger Film ist und dass er halt einfach richtig Trash ist, und dann denke ich, wenn man dann sein Bier 2, 3 dabei trinkt, dann ist er einfach super. Aber wenn man das eben nicht macht und halt eben denkt, oh, jetzt kommt bestimmt ein cooler Horrorfilm oder so, dann ist er wahrscheinlich eher weniger gut. Ah, und ja, eins, muss man eben wissen, was es ist, ja. Eins muss ich noch erwähnen, die Gore-Effekte, also die Bluteffekte, die Kills. Das ist wohl eine der besten Anwendungen von Practical Effects, die ich bis jetzt gesehen habe. Also das kommt schon an das Ding-Niveau ran. Also wie heißt er jetzt nochmal? The Thing. Der von John Carpenter oder der John, alte? Ja, John Carpenter. Das ist ja auch immer so das Meisterwerk von Practical Effects, also was da alles passiert und nichts ist CGI. Das stimmt, ja. Und wenn man hier die Kills sieht, da gibt's teilweise, es ist alles komplett abgedreht, aber da wird dann zum Beispiel ein Körper durch eine Tür rausgezogen und der komplette Unterkörper ist abgenagt und man sieht nur noch das Skelett. Und es ist alles, es sieht einfach richtig echt aus, vor allem für einen Film aus... Okay, er ist aus den 90ern, aber trotzdem die Effekte und halt alles ohne CGI. Also da wurde kein Computer für benutzt. Und das ist einfach auch sowas, das muss man einfach anerkennen, dass das wirklich richtig gut gemacht ist. So, und jetzt haben wir schon den perfekten Übergang zu meinem Top-Film. Ja, das hatten wir ja schon, als er angefangen hat mit Peter Jackson. Ja, als er angefangen hat zu sagen, dass Peter Jackson mein Lieblingsregisseur ist, was übrigens nicht stimmt, aber... Einer deiner Lieblingsregisseure. Einer meiner, ja, okay, das stimmt. Natürlich bei mir auf Platz 1 Peter Jacksons Herr der Ringe. Es gibt einfach für mich keinen Film, der so, oder keine Trilogie, ich habe das einfach mal zusammengefasst. Ne, als ist ein 12-Stunden-Film. Im Prinzip ist es halt echt ein 12-Stunden-Film. Also ich habe das Ding jetzt schon bestimmt 5-mal im Marathon durchgeschaut, in der Extended, keine Ahnung, Edition, halt echt 12 Stunden von... Müsste man eigentlich auch mal nochmal machen, so. Ja. Ja, es ist halt einfach, ist ein grandioser, langer Film. Ist ein riesen Epos. Man kann eigentlich die Filme gar nicht so unbedingt einzeln betrachten, weil die einfach so zusammenhängen. Das stimmt. Mir fällt es schwer, in Worte zu fassen, warum ich diesen Film so gut finde. Einfach aus dem Grund, dass ich ihn so gut finde. Herr der Ringe. Das ist, ich kann es einfach nicht beschreiben. Es tut mir leid. Das ist ja auch blöd. Warum muss man immer erklären, dass man Sachen gut findet? Ja, also bei dem Film, das muss man auch, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, es gibt keinen, der die gesehen hat und gesagt hat, Das ist schon scheiße, ne? Das doch, der Axel. Ja gut, nee, der hat keine Ahnung. Der findet alles scheiße. Nee, das stimmt nicht. Ja, aber ich glaube, über Herr der Ringe brauchen wir uns nicht groß irgendwie zu streiten. Das Lustige ist, Fun Fact zu Herr der Ringe, mein Vater hatte auf seinem Bücherregal immer so einen grünen Schuber stehen. Und da war auf der Seite ein Adler drauf abgebildet in so einer schwarzen Bleistiftzeichnung oder Schwarz-Tint-Zeichnung, der so ein Auge im Schnabel hat. Und ich habe mich immer gefragt, so als kleines Kind, was ist das? Interessiert mich, weil das irgendwie komisch aussah. So ein grüner Schuber mit drei Büchern drin und habe dann halt gelesen, okay, das ist ja der Ringe, ist bestimmt voll interessant. Ja. Aber dann habe ich irgendwann mit 12, glaube ich, den ersten Film gesehen und fand den ganz gut. Und daraufhin habe ich dann zuerst Der Hobbit gelesen und dann ist mir aufgefallen, dass Der Herr der Ringe eben diese drei Bücher sind, die er da stehen hat. Und tatsächlich ist der Schuber, den er da stehen hat, mit den, das ist die Originalausgabe von 1960 oder so irgendwas, oder 70, eine der ersten Übersetzungen von Herr der Ringe, also von den guten. Es gibt zwei Übersetzungen von den Herr der Ringe Büchern, eine schlechte und eine gute. Die gute kam ein bisschen später. Und das ist, glaube ich, die erste oder die zweite Ausgabe von der guten Übersetzung. Und dann habe ich mal so rein aus Interesse nachgeschaut, weil es halt von 1900, keine Ahnung, was weiß ich ist, wie viel das Ding wert ist. Und es ist einfach 1000 Euro wert. Also dieser Schuber mit drei Ausgaben von der Herr der Ringe. Das ist so, und gut, dann habe ich natürlich erstmal gelesen. Und man muss schon sagen... erstmal ein paar Seiten zerrissen, wenn wir beim Lesen. Reingespuckt, Eselsohren, Krümel drin, jetzt alles, Flecken, alles. Ketchup. Aber man muss einfach sagen, der Herr der Ringe, die Bücher, sind natürlich, sind grandiose Bücher, aber ziehen sich ganz schön, wenn man die lesen will. Da gibt's teilweise drei Seiten lang eine Landschaftsbeschreibung. Wer Karl May mag, mag das auch bei J.R.R. Tolkien, aber es zieht sich halt schon irgendwie so ein bisschen. Und dann aus diesen Büchern in so spannenden, oder, ja, ist nicht wirklich so super spannend, aber in so grandioses Epos zu machen, wie der Herr der Ringe einfach ist, ist einfach ein Meisterwerk. Also da hat Peter Jackson was abgeliefert, was ich ihm vorher nie zugetraut hätte. Keine. Nach Filmen wie Bad Taste oder Heavenly Creatures oder Braindead. Oder kam Heavenly Creatures danach? Nee, Heavenly Creatures kam nach Braindead. Ja, aber vor Herr der Ringe, ne? Ja, ja, klar. Also das Heavenly Creatures... Nach Herr der Ringe kam nur noch ich glaube... Nee, und King Kong. Genau, King Kong. Stimmt. Aber King Kong, also King Kong war ja auch der Traum von Peter Jackson, den zu machen, genau wie Herr der Ringe. Also Peter Jackson, der macht jetzt nur noch Filme, die er einfach liebt, hat er schon immer gemacht. Aber also der war ja auch, das ist ja das, was Herr der Ringe so besonders macht, dass Peter Jackson einfach ein riesen Herr der Ringe Fan ist. Und ich glaube, der hat alle Bücher mindestens 10-mal gelesen. Es gibt auch irgendwo ein Buch von ihm, eine Version von Herr der Ringe mit Peter Jacksons Notizen und allem. Also Peter Jackson ist einfach der größte Herr der Ringe-Fan, den es gibt wahrscheinlich. Und deshalb sind die Filme auch so gut geworden. Ja, es gibt übrigens auf der... Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, alle verschiedenen Versionen von Herr der Ringe, die es gibt, zu Hause stehen. Die Extended Edition, die Collector's Edition, die was weiß ich, Blu-ray, keine Ahnung, drum und drum. Alles. Und da gibt's immer ein Documentary dabei, so ein Making-of. Zu jedem Film sind das 6 Stunden. Boah. Also wenn man das Ganze gucken will, sind es insgesamt 18 Stunden. Und die habe ich in einem Tag geguckt. Nee, nicht in einem Tag, aber dann dazu noch 3 Tagen geguckt. Also in 3 aufeinanderfolgenden Tagen, Film 1, Film 2, Film 3 Making of. Nachdem ich den Tag vorher Film 1 bis 3 in einem Marathon in der Extended Edition durchgeschaut habe. Ja, also theoretisch kann man da 30 Stunden durchgucken. Genau, könnte man theoretisch. Und dieses Making of ist nahezu fast so gut wie Herr der Ringe selbst. Und Herr der Ringe ist für mich einfach der absolute Lieblingsfilm aller Zeiten. Also, falls ihr irgendwie an dieses Making-of drankommt, und das ist wirklich nicht schwer, dann schaut euch bitte, und ihr habt irgendwie ein bisschen Interesse an Herr der Ringe, dann schaut und euch Zeit. Bitte dieses Making-of an. Es ist so gut. Und auch genauso, ich glaube, wir können uns jetzt darüber streiten, ob Der Hobbit ein guter Film ist oder nicht. Aber Der Hobbit hat genau das Gleiche, hat auch wieder zu jedem Film ein 6-Stunden-Making-of dabei. Und beim Hobbit ist es tatsächlich besser als der Film. Also das Making-of ist mit so viel Liebe gemacht, so viel Detail und sind Interviews von fast allen Schauspielern dabei, von den Kostümdesignern, von den Leuten, die das Set bauen, 1000 Interviews mit Peter Jackson, Interviews mit Fran Walsh, also Fran Walsh ist die ihm geholfen hat, das Skript zu schreiben. Okay. Fran Walsh ist seine Frau, so. Und Philippa. Aber die hat auch an dem Skript mitgeschrieben, also es war nicht ganz falsch. Und Philippa Boynes, das war die auch mitgeholfen hat, an dem Skript zu schreiben. Und es ist einfach interessant, so zu sehen, wie so ein Film wie der Herr der Ringe halt eben entsteht. Normalerweise ist man halt gewöhnt, so ein Making-of geht eine halbe Stunde vielleicht oder vielleicht auch mal eine Stunde. Jodorowskis Dune geht 3 Stunden zu einem Film, den es überhaupt nicht gibt. Aber schaut euch bitte das Making-of zum Herr der Ringe an. Falls ihr nicht komplett desillusioniert werden wollt, weil ihr diese Welt so fantastisch findet, dann kann ich es verstehen, falls ihr es nicht anschauen wollt. Aber trotzdem, falls ihr irgendwie ein bisschen am Filmemachen interessiert seid, dann schaut euch bitte, bitte das Making-of an. Es ist einfach grandios. So, jetzt haben wir genug über Herr der Ringe geredet. Ja, jetzt kommt das nächste Epos, habe ich das Gefühl. Nee. Ja, natürlich. Und zwar die 120 Tage von Sodom. Ein Film, den ich liebe. Also mein Lieblingsfilm, mein absoluter Lieblingsfilm ist Batman The Dark Knight. Das ist auch, glaube ich, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe tatsächlich. Den habe ich nämlich eine Zeit lang jeden Abend zum Einpennen geguckt. Was sich komisch anhört, aber ich meine, wenn man einen Film 30 Mal gesehen hat oder so, also dann kann man den auch irgendwann 2,5 Stunden zum Einschlafen gebraucht. Ja, nee, ich habe den halt Film geguckt und irgendwann bin ich dann eben eingepennt. Also hast du quasi nur die erste Hälfte. nee, ich habe den dann immer nochmal weitergeguckt. Aber ist auch egal. Also war der Film scheinbar relativ langweilig. Ja, ich sag ja, wenn du so einen Film so oft gesehen hast, dann ist es irgendwann, das ist wie Autofahren, das geht so ins Blut über und das ist dann mit dem Film gucken genauso. Also am ehesten habe ich halt Ringe bestimmt schon 40, 50 Mal gesehen und ich finde den immer noch nicht langweilig. Ja, ich finde den Film auch nicht langweilig, aber es ist trotzdem so Gewohnheit, den zu gucken, weißt du? Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall, super Film, geht um Superman, Batman und ja, was soll man dazu sagen? Halt, der ist halt der dunkle Ritter. Heath Ledger als Joker, noch besser als Jack Nicholson es als Joker war und wahrscheinlich auch besser als Jared Leto es als Joker sein wird, obwohl ich da guter Dinge bin. Aber ein grandioser Film. Ich bin eben auch ein wahnsinniger Fan von Batman. Bin es auch schon immer gewesen. Und der Joker ist einfach der coolste Superschurke, den es überhaupt gibt. Oder der coolste Bösewicht, den es überhaupt gibt. Also ich gehe mal davon aus, dass das dein Lieblings-Comic-Film ist. Oder deine Lieblings-Comic-Verfilmung, oder? Nein, das ist mein Lieblingsfilm. Ja, also, aber es ist allem, auch dein Lieblings-Comic-Film. Ja, klar. Also, was macht der Film denn besser als andere Comic-Filme? Oder warum ist er so viel besser? Ich meine, ich weiß natürlich auch, dass der Film viel besser ist, aber warum ist er? Warum muss man immer erklären, warum man etwas gut findet? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na gut. Aber jetzt mal, allein dass die ganze Atmosphäre in diesem Film ist allein schon besser als in allen Marvel-Filmen zusammen, so. Weil er sich ernster nimmt, vielleicht. Ja, das Besondere ist eigentlich, so die anderen Comicfilme, das sind Comic-Verfilmungen. Und Batman The Dark Knight, das ist ein Actionfilm, ein Trieber Comic. Aber The Dark Knight ist eigentlich auch ein Comic. Ja, natürlich, es ist quasi auch eine Comic-Verfilmung. Aber bei den anderen Filmen merkst du, das ist eine Comic-Verfilmung. Und hier bei Batman, das könnte auch, weiß ich nicht, ja, ein normaler Film sein, aber es geht halt einfach. Buchverfilmung. Ja, ich weiß, es fühlt sich einfach anders an. Ich meine, der kam ja auch zu einer Zeit, wo noch nicht so viele Comic-Verfilmungen kamen. Ja, ohne Batman gäbe es diese Comic-Verfilmungen von jetzt gar nicht. Batman hat das Ganze gestartet. Sehr wahrscheinlich sowieso. Und ich weiß nicht, damals hat man auch, glaube ich, noch nicht so wirklich über Comic-Verfilmungen geredet. Sowieso, wie das ja heute ist, weil jetzt wird ja wirklich alles verfilmt so. Gerade von Marvel und DC fängt ja jetzt auch an. Ich weiß nicht, aber der Film, die Geschichte ist super. Batman ist super, der Joker ist super. Allein diese Anfangsszene, wie sie diese Bank ausrauben und sich gegenseitig umbringen und der Joker ist dann eben halt der Letzte und da kommt auf einmal noch der Busfahrer. Es ist einfach grandios. Oder der Joker, wie er die beiden Schiffe gegenseitig aufeinander aufhetzt, wie man da auch dann sieht, dass die aus dem Knast, also die eigentlich im Knast sitzen, die anderen gar nicht umbringen wollen, aber die anderen quasi, die Guten, sind so selbstverliebt, sage ich mal, die wollen quasi die anderen umbringen, also die im Knast sitzen. Einfach ein grandioser Film oder auch die Szene in der, wo Harvey Dent also sagt, er ist Batman und wird dann hier irgendwo hin in ein Gefängnis gebracht oder so und dann kommt der Joker mit dem und verfolgt die und der Typ schießt mit dem Raketenwerfer da raus und dann kommt Batman mit seinem Auto und fängt den Schuss ab. Einfach super geil. Das, ich weiß nicht. Es ist schwer zu beschreiben, oder ich kann es eigentlich nicht wirklich beschreiben, aber es ist für mich der beste Film, den ich je gesehen habe. Also jetzt kommt eine Frage, bei der du dir viel Feinde machen kannst. Ist das Nolans bester Film? Ja, für mich auf jeden Fall. Es ist ja sein Lieblingsfilm. Es ist ja, gibt ja nichts Besseres. Ja, aber ich meine, viele Leute denken wahrscheinlich sowas wie Inception oder Memento ist Nolans bester Film. Und ich glaube, viele werden jetzt ein bisschen sauer sein, wenn er sagt, das ist Dark Knight, der beste Nolan-Film. Ich würde auch sagen, glaube ich nicht. Also er ist auch ohne Frage besser als, oder Prestige zum Beispiel, er ist ohne Frage besser als The Dark Knight. Ja, aber ich meine, du kannst jetzt jeden Nolan-Film... Ja, ja, ja, natürlich. Du kannst jetzt jeden Nolan-Film sagen. Also theoretisch, jeder könnte irgendwie der Beste sein, außer Batman Begins und The Dark Knight und Rises, weil The Dark Knight einfach besser war, was? Und Doodlebug. Das ist dieser Kurzfilm. Ach so, den habe ich nicht gesehen. Und hier Insomnia fand ich ehrlich gesagt auch nicht so gut. Den habe ich nicht gesehen. Also zum einen ist es sowieso Ansichtssache, aber ich finde, klar kann man sagen, das ist der beste Film von Christopher Nolan. Also auch wenn das andere war ein anderes Film. Inception ist so so ein Brainfuck-Film. Memento ist einfach eine andere Art von Film. Brainfuck-Film? Ja, vom Prinzip her auch, ja. Prestige. Eigentlich auch. Ja. Also und Interstellar irgendwie auch so ein bisschen. Ja, Also es schickt schon so zum Schluss. Aber ja, doch, ich denke schon. Ich glaube, also jetzt kann man sich wieder streiten, ob IMDb hier irgendwie wirklich gezielte Aussagen trifft oder allgemeine Aussagen trifft, aber da ist The Dark Knight auch definitiv am besten bewertet von allen. Der ist, glaube ich, auf Platz 8 oder so, ne? Nee, ich glaube, der ist sogar noch weiter vorne. Noch weiter vorne. Also der hat auf jeden Fall eine Wertung von 9,0. Meines Wissens. Okay. Also lediglich... aber das ist eben auch einfach so, das ist eigentlich keine wirklich... Also es ist natürlich eine Comic-Verfilmung, klar, aber du kannst es auch als ganz normalen Film sehen. Also der wird auch... auch normal funktionieren. Aber für mich als riesen Batman-Fan und auch einfach als riesen Fan vom Joker, das muss ich auch einfach mal sagen, also der Joker ist so meine... Ich finde den Joker eigentlich noch cooler als Batman. Und dann eben so verkörpert von Heath Ledger. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Joker eigentlich mit der Hauptgrund ist, warum The Dark Knight so ein guter Film ist. Ja, also Christian Bale als Batman ist auf jeden Fall super, können wir uns alle drauf einigen, aber der Film wäre auf jeden Fall nicht so gut, wenn es halt eben nicht den Joker gäbe. Man muss aber auch sagen, dass der Joker eine dankbare Figur für einen Schauspieler ist. Also wenn man dann guter Schauspieler ist natürlich, weil der Joker einfach ein Charakter ist, oder was heißt ein Charakter ist, eine Person ist, die einfach komplett durchgedreht ist und einfach quasi... Man muss einfach nur crazy sein. Eine Person ist, wo du deine Schauspielleistung auch mal zeigen kannst. Was du als Batman ja nicht kannst. Ja. Ich meine, wo kann Christian Bale als Batman zeigen, dass er gut Schauspieler kann? Der kann zeigen, dass er gut Muskeln auf- und abbauen kann. Ja, der König der Körpertransformation. Genau. Ja, das ist so ein Fetisch von dem, glaube ich. Also der steht da drauf. Ja, genau. Aber ja, ich finde, der Joker ist da irgendwie auch eine dankbare Figur, meiner Meinung nach. Deswegen freue ich mich auch so, dass Jared Leto den Joker spielt, weil Jared Leto ein grandioser Schauspieler ist, was er auch schon ein paar Mal gezeigt hat. Und wie gesagt, der Joker ist eben einfach eine Person, also ein Charakter, den man gut schauspielen kann. Ja. So, findest du den neuen Jared Leto Joker nicht ein bisschen übertrieben? So, der ist, ich weiß nicht, ich habe mir nichts angeguckt. Ich kenne nur das ist gar nichts. Ich kenne nur das Bild von ihm. Aber ich weiß nicht, ob man den Joker wirklich übertrieben kann. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, du kannst den Joker wirklich nicht übertreiben. Er ist halt ein sehr comichafter Joker. Er ist nicht so wie, ist nicht so dunkel, düster. Ja, aber ich meine so gritty wie der Dark Knight Joker. Ja, aber so kann der Joker ja auch sein. Ich meine, der Joker aus den Arkham-Spielen, der war so eine Mischung aus so düster wie in The Dark Knight und so verrückt und weiß ich nicht, war eine Mischung draußen. Das hat auch super funktioniert. Mhm. Oder Jack Nicholson war ja auch eher so ein lustiger Joker, sag ich mal. Mhm. Ja. Das hat auch funktioniert. Und einfach sinnlos. Aber das sind sie, glaube ich, alle, dass sie irgendwie viel machen, ohne dass es einen Sinn ergibt. Ja, die Motivation manche Menschen vom wollen Joker. Die Welt einfach nur brennen. Ja, die Motivation vom Joker ist einfach Chaos zu stiften. Ja, das sagt er auch im Film. Es ist auch geil, wie er das ganze Geld verbrennt. Ja aber gut. It's all about the money, it's about sending a message. Genau. Wir haben, glaube ich, auch jetzt genug über den Batman. Dark Knight. Ja. So, gehen wir dann jetzt ins nächste Segment über. Jawohl. Und zwar, unser nächstes Segment wird ja jetzt der letzte Film, den wir gesehen haben. Soll ich einfach wieder anfangen? Oder ja, komm, ja. Erzähl. Dann fange ich direkt an. Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist auch ein 3-Stunden-Epos. Na gut, 2 Stunden 50. Nämlich Dogville. Ein Film von Lars von Trier. Ja. Ach, ja. Es geht, also Hauptdarstellerin ist... Däne, ne? Ist Däne. Ja, genau. Ja. Hauptdarstellerin ist Nicole Kidman. Und der Hauptcharakter männlich ist Paul Bettany. Den kennt man vielleicht inzwischen als Marvels Vision. Also okay. Jarvis, der Roboter, die Roboterstimme von Iron Man. Okay. Ja. Mhm. Und dann zu ist so ein ganz blonder, ne? Genau. Und ja. Zum Schluss, der ist jetzt Vision. Dieser, hast du? Also wenn Nein. man, okay, noch nicht. Okay, also der. Aber ist nicht schlimm, kannst du nicht spoilern. Ist Age of Ultron wird der zu Vision. Einem neuen Superheld, der auch in den nächsten Filmen jetzt eine große Rolle spielen wird, denke ich. Ach, ist das der Spoiler, Thors Hammer nachher hochhebt? Genau, ja. Ah, dieser lilane Typ da. Ja, okay. So, auf jeden Fall, Dogville ist, das Besondere an, also es geht um eine Stadt namens Dogville, beziehungsweise ist eher ein Dörfchen, und die kennen sich halt alle, das ist wirklich, da sind irgendwie 6 Häuser oder so, und in dieses Dorf kommt Nicole Kidman, die heißt da Grace, und die wurde verfolgt. Man hat Schüsse gehört und sie kam ins Dorf und jetzt sind die halt am Überlegen, sollen wir sie aufnehmen, sollen wir sie hier behalten oder sollen wir sie wieder wegschicken. Und dann... Und einer gewährt ihr Unterschlupf. Nee, Paul Bettany gewährt ihr erstmal Unterschlupf, aber sie entscheiden dann, sie darf bleiben, soll aber ein bisschen im Dorf helfen. Und dann artet das Ganze ein bisschen aus. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt erzählen soll, aber auf jeden Fall... Wann ist denn der Film? Oh Gott, 2000? Irgendwann um 2003, glaube ich. Ich kann nachgucken, Moment. Der ist auf jeden Fall ziemlich neu. 2003, genau. Und, also auf jeden Fall, vielleicht weiß das einer von euch schon, Lars von Trier wird immer nachgesagt, er ist misogyn, also er... Was ist das denn? Er hasst Frauen, ja, quasi. Dachte, und das sieht man an diesem Film Menschen, auch. Die der Film ist teilweise misogyn. Der Film ist teilweise echt hart anzusehen, was die da alles machen, weil diese Dorfbewohner fangen halt dann früher oder später an, Nicole Kidman auszunutzen und wirklich, da will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen. Ich glaube, wenn man Lars von Trier kennt, weiß man ungefähr, worauf es hinauslaufen wird. Also wenn man Melancholia oder wie heißt der Film, Antichrist, habe ich mal gestern gekauft, habe ich jetzt auf Blu-ray. Antichrist gesehen hat, dann weiß man ungefähr, oder Magnolia. Magnolia ist also PTA. Ich habe bei Antichrist nach der Hälfte aufgehört. Bei was? Bei Antichrist. Ja, da hast du den besten Teil ja verpasst. Auf jeden Fall, was das Besondere ist, der Film sieht erstmal, ach so, noch was das wirklich Besondere an Dogville ist, das Ganze spielt auf einer Bühne, eine riesig große Bühne, und es gibt keine Häuser, sondern nur Linien auf dem Boden. Und es ist alles es gibt auch zwei Raspberry Bushes, die sind auch nur eingezeichnet. Das ganze Dorf ist eingezeichnet, auf der Straße steht auch der Straßenname Elm Street. Und ist alles Elm Street. Ja, Elm Street ist ein ganz häufiger Name in Amerika. Das ist einfach, Elm ist ja ein Baum. Birkenstraße oder so. Nee, Elm ist nicht Birken. Egal. Auf jeden Fall, alles außer halt Sachen, die benutzt werden, zum Beispiel wenn man drauf sitzt oder so, ist nur eingezeichnet. Es gibt auch keine Türen und das ist immer lustig, weil es gibt dann trotzdem die Soundeffekte. Das heißt, wenn dann jemand eine Tür aufmacht, dann greift er in die Luft an den Türgriff, macht die Tür auf und man hört die Tür knarren, aber da ist keine Tür. Okay. Und weil das ist ja, Lars von Trier ist ja komplett crazy, der hat ja auch die Dogma 95 Bewegung, wo es drum geht, dass man keine Musik benutzen darf außerhalb vom Film. Außerhalb vom Film? Nee, also keine Musik, die quasi im Hintergrund läuft oder so, sondern wenn dann nur Musik, die im Film selber abgespielt wird oder sonst was. Okay. Und Lars von Trier ist da, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber er will, komisch, dass alles echt ist, dass alles, also ich glaube, der hätte es am liebsten, wenn bei Antichrist der Penis aufgespießt wird, dass da wirklich ein Penis aufgespießt wird. Der hat ja auch Nymphomaniac gemacht, jetzt von 2014. Ja, jetzt will ich Antichrist schon nicht mehr gucken. Schmerzhafte Vorstellung, um ehrlich zu sein. Der hat ja auch Nymphomaniac von 2014 gemacht. Mhm. Wo ja das Besondere an dem Film ist, dass es keinen unsimulierten Sex gibt, sondern dass alle Sexszenen mit Pornodarstellern gedreht wurden und dann die Köpfe mit Computereffekten. Ja, mit Computereffekten. Wobei er immer noch nicht sicher ist, ob Shia LaBeouf tatsächlich einen Porno-Double hatte oder ob er es tatsächlich selbst gemacht hat. Shia LaBeouf hat sich ja auch für den Film beworben, indem er mit seiner Freundin ein Sexvideo gedreht hat und das an Lars von Trier geschickt hat. Shia LaBeouf ist einfach crazy. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, der Film geht 3 Stunden. Und fandest du ihn jetzt gut? Ich fand ihn sehr gut, sehr schön anzusehen, aber halt sehr lang und wirklich teilweise hart anzusehen. Aber was ja Lars von Trier immer macht, die Szenen sehen alle super aus. Hm. Du kannst da immer hingucken, es sieht immer super aus. Gehen wir weiter. Okay. Zu deinem, ich sehe jetzt gerade, wir sind schon ein bisschen über einer Stunde, deswegen will ich mich ein bisschen kurz fassen. Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist tatsächlich Bridge of Spies, also der letzte lange Film. Das heißt nicht Brücke des Gewürzes, haha, weil Spies, sondern Brücke der Spione. Der neueste Film von Steven Spielberg, den er jetzt irgendwie so dazwischen geschoben hat zwischen seine tausend anderen Projekte. Der Kerl hat unglaublich viel zu tun und er schafft es trotzdem immer noch, tolle Filme abzuliefern. Und Bridge of Spies ist einfach ein Film, den man sich, der ist nicht sonderlich spannend oder so, also man geht da nicht rein, es ist ein Thriller, der einen richtig packt und mitreißt, sondern es ist irgendwie eine schöne Geschichte, auch mit ja, typischen Spielberg-mäßigen Momenten halt. Also man wird auf jeden Fall, egal auf welche Art Film man steht, nach dem Film nicht enttäuscht sein. Deswegen kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen, wenn man ihn sehen möchte. So, und das war's auch schon. David, was hast du als letztes gesehen? Ich habe zuletzt filmmäßig eigentlich Krampus gesehen, aber danach noch eine Serie geguckt, deswegen will ich darüber reden. Beziehungsweise die letzte Folge von dieser Serie, und zwar Young Doctor's Notebook, eine Serie mit Daniel Radcliffe, also Harry Potter. Ah. Und John Hamm. Kann sein, keine Ahnung. Die anderen kenne ich alle nicht. John Hamm ist der aus Mad Men. Ja. Das habe ich auch nicht geguckt. Und aus der neuen Folge von Black Mirror, die du nicht geguckt hast. Ja, die habe ich auch nicht geguckt. So, also Young Doctor's Notebook heißt die Serie. Die ist super kurz. Zwei Staffeln, A4 Folgen und eine geht nur 20 Minuten. Ist eine Comedy-Serie. Ich habe die so ein bisschen nebenbei immer geguckt, also zwischendurch immer mal eine Folge. Das geht da super, weil die Story ist zwar zusammenhängend, aber eigentlich kann man das auch einfach so gucken, wie das bei Comedy auch oft der Fall ist. Also jede Folge erzählt auch nochmal so eine eigene Geschichte. Und es geht darum, dass Daniel Radcliffe irgendwo in Russland, in der Nähe von Moskau, irgendwo da in Russland, in so eine, ich weiß jetzt gar nicht, wann das spielt, aber ist auf jeden Fall ganz schön lange her, in so eine, ja, ein Krankenhaus kommt, das irgendwo mitten in der Pampa ist quasi. Und naja, damals war das mit der Medizin auch noch nicht so, wie das heute ist. Und der amputiert da auch einfach mal so ein Bein dann, ohne dass alles steril ist und solche Sachen. Es geht allerdings eher darum, dass Daniel Radcliffe noch sehr jung ist. Der kommt also quasi gerade von der Uni und kommt dann eben in ein Krankenhaus als Arzt. Und ist ziemlich unbeholfen, bekommt allerdings dann immer noch Hilfe und schreibt dabei auch noch Tagebuch und so weiter und so also fort. Also ist es Scrubs? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Es ist schon anders als Scrubs. Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Serie. Wie gesagt, eine Folge geht nur 20 Minuten, ist auf Netflix, kann man da also gucken. Ich fand es ganz witzig, es ist auch ein cooles Setting so eigentlich und eigentlich eine super Serie, um zwischendurch mal reinzugucken. Sitcom-Comedy? Nee, Sitcom-Comedy ist es nicht. Ich wusste auch am Anfang gar nicht, was es überhaupt ist. Ich habe gedacht, oh, komm, Daniel Radcliffe, guckst du mal, was der mittlerweile so macht. Und ja, da habe ich eben mal reingeguckt. Und da eine Folge auch nur 20 Minuten geht, ist es immer einfach, kann man zwischendurch mal so gucken. Und ja, fand es ganz witzig. Ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. Also es ist definitiv keine Sitcom. Mit was könnte man das vergleichen? Fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. Das ist noch aber besser, ja. Wenn man es nicht vergleichen kann, ist es mal was Einzigartiges, was Besonderes. Nein, nee, also so einzigartig ist es definitiv auch nicht. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich meine, eine Folge geht ja nur 20 Minuten und wenn die dann scheiße ist, dann guckt man halt nicht weiter. Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich muss jetzt mal sagen, Daniel Radcliffe, ne, das ist so einer der wenigen Kinderstars, der als Kind angefangen hat zu schauspielen, mit 10 Jahren ja bei Harry Potter natürlich. Ja, doch, Emma Watson auch. Und ja, einer der wenigen, alle Harry Potter Schauspieler. Und Macaulay Culkin spielt auch wieder einen Film mit, Culkin. Ja, aber der zählt nicht. Nicole Kidman. Ja, Christian aber Bale. Einer der wenigen, ja, der zählt aber nicht. Warum? Nee, und was, lasst mich doch mal ausreden. Leonardo erstens, DiCaprio. Ja. Erstens ist er, ja, aber okay, erstens, cool. Er hat als Kinderschauspieler angefangen und ja, hat jetzt immer noch große Filme und vor allem, er hat es auch geschafft, er hat als Kinderschauspieler angefangen und eine Filmreihe gemacht, wo er Typecasting eigentlich vorweg ist, dass er das Harry Potter ist. Ja. Viele denken, also ich habe auch immer noch gedacht, der ist immer noch Harry Potter, aber von dem kann man sich neue Filme angucken und man denkt nicht sofort, oh, da ist Harry Potter. Hat einer von euch Horns gesehen? Nee, hätte ich. Aber der ist auch doch irgendwie bei uns erst so spät irgendwie. Ja, der ist auch gar nicht im Kino rausgekommen, nee, oder? Der kam einfach nur direkt Video on Demand. Ja. Nein, ist auch egal. Also, der hat es geschafft, erstens als Kinderstar weiterzukommen und dann noch aus einer sehr langen Rolle rauszukommen und nicht nur getypecastet werden. Aber er musste sich auch sehr anstrengen dafür, hatte ich das Gefühl, weil Ja, klar. Du verbindest dieses Gesicht halt immer noch. Auch wenn ich Daniel Radcliffe heute sehe, dann denke ich immer noch, das ist Harry Potter. Ja, das geht mir genauso. Das will ich auch nicht mehr ändern, glaube ich. Ja. Aber er ist ein echt guter Schauspieler. Und ich mag die Filme, die er ausdrückt. Ich freue mich auf Victor Frankenstein. Das kommt ja als nächstes jetzt. Ja. Da bin ich mal gespannt drauf. Na gut, also haben wir über alles geredet, über das wir reden wollten. Würde ich sagen, beenden wir das mal an der Stelle hier mit unserer ersten Ausgabe von unserem grandiosen Podcast. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der Filmhaus-Podcast. Und wir hoffen mal, dass es euch gefallen hat und hören uns dann vielleicht auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.